إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد meine geehrten Geschwister السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ich übersetze das, was ich gesagt habe, auf das wir inshallah ta'ala einen Nutzen davon bekommen. Gewiss, alles Lob gehört und gebührt Allah allein. Wir lobpreisen ihn mit der Vollkommenheit aufgrund seines Wesens, seinen Eigenschaften und seinen Taten. Wir bitten ihn um Hilfe und um Vergebung und wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah recht leitet, den kann niemand in die Irre führen. Und wen Allah in die Irre führt, für den gibt es keinen, der ihn recht leiten kann. Ich bezeuge, dass es keinen wahren Ilah, yani Gott gibt, außer Allah. Er ist allein, er hat keinen Teilhaber und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Allah sagt, O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt ja nicht anders als Muslime. Und Allah sagt, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat, yani aus von Adam, und aus ihm hat er seine Gattin erschaffen, Hawa, und ließ aus beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten. Und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet, und wahret die Verwandtschaftsbande. Gewiss Allah ist Wächter über euch. Und Allah sagt, O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und sagt treffende Worte. So lässt er eure Werke als gut gelten und vergibt euch eure Sünden. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, der erzielt ja einen gewaltigen Erfolg. Amma ba'd. Gewiss, die wahrhaftigste Aussage ist das Buch Allahs. Und die beste Führung ist die Führung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das Schlechteste der Angelegenheiten sind ihre Erneuerungen. Und jede Erneuerung ist eine Bid'a. Und jede Bid'a ist ein Irrtum, yani ein Irrweg. Und jeder Irrtum, yani der Irrweg, ist im Höllenfeuer. Wie es authentisch überliefert worden ist, vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, diese Khutbatul Hajah. Wir werden inshallah ta'ala die Aqidah al-Wasitiyah von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala studieren. Und wir werden uns auf 15 Minuten pro Vortrag konzentrieren. Und wir werden eine Erklärung zu diesem Buch lesen und Kommentare dazu geben. Das heißt, die Worte sind von den Gelehrten, nicht von mir. Ich gebe nur ein paar Kommentare zum Verständnis. Dieses Buch Al-Aqidah Al-Wasitiyah ist ein gewaltiges Buch, ist ein zusammengefasstes Buch, ein gewaltiges Buch im Grundregel von der Aqidah, also der Glaubenslehre von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Jeder, der diese Aqidah, yani diese Glaubenslehre hat, ist von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und jeder, der dieses widerspricht, gehört nicht zu Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und das ist mit Einstimmigkeit. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hat diese Aqida nicht erfunden, sondern hat sie von den Büchern der Salaf, den Büchern von den früheren Gelehrten geholt. Er hat das von Koran, Sunna, Sahaba, Tabi'in. Und sehr, sehr wichtig für uns, dass wir diese Aqida lernen und am besten auswendig lernen, sie vor sich haben. Und dass wir, inshallah ta'ala, das verinnerlichen und danach leben. Versucht es auswendig zu lernen, jeden Teil, den ihr hört. Denn das Wissen, was du hast, ist das Wissen, was du auswendig lernst. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, zur Aqida al-Wasitiyya, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, ist ein Sheikh, yani, das können alle Gelehrte bestätigen, und das bestätigen alle Gelehrten von Ahlus Sunnah, der sehr stark Wissen hatte über die Aqida von Rasul und die Sahaba und allgemein von den Salaf. Das heißt, diese Worte, die er erwähnt, sind gewählte Worte. Und das weiß jeder, der sich mit der Aqida der Ahlus Sunnah wal Jama'ah, die Aqida der Salaf, der Ersten, beschäftigt hat. Deswegen passt ganz genau auf, was er da erzählt. Die Aqida al-Wasitiyya ist eine Aqida, die sich mehr darauf spezialisiert in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Denn viele sind darin irregegangen. Aber er erwähnt auch die anderen Punkte. So ist das Buch, das die Aqida von den Muslimen zusammenfasst, von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, das Beste in diesem Bereich, die Aqida al-Wasitiyya. Also ich persönlich habe kein besseres Buch gefunden und auch die Gelehrten loben dieses Buch. Es ist nicht groß, aber es fasst dir die Aqida der Ta'ifatul Mansura, der geretteten Gruppe und erfolgreichen Gruppe in Dunya und in Akhira zusammen. So, wenn du das lernst, verinnerlichst, daran glaubst, auswendig hast, wirst du inshallah von denen sein, die auf der Wahrheit leben und sterben. So Allah will. Warum 15 Minuten? Weil die besten Worte sind die Worte, die wenig sind und hinweisen. Zweitens, da leider die Himma, die Motivation davon geflogen ist bei den meisten und keine Zeit haben, das zu lernen und so weiter. Deswegen wollen wir entgegenkommen, sodass keiner eine Ausrede vor Allah hat und sagen konnte, ich konnte nicht 15 Minuten von meinen 24 Stunden pro Tag geben für deine Religion. Deswegen gebt euch Mühe, inshallah. Das ist auch leicht für die Seele, diese 15 Minuten zuzuhören. Die Erklärung dieses Buch von Aqida al-Wasitiyya ist ein sehr detailliertes Buch, eine sehr detaillierte Frage, und das Buch ist in Fragen und Antworten. Weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat auch diese Methodik benutzt. Zum Beispiel sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu den Sahaba: Atadruna mal Ghiba? Wisst ihr, was Ghiba ist? Er fragte sie: Wisst ihr, was üble Nachrede ist? Dann sagten sie: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und dann hat er ihnen erklärt, weil durch die Frage, die ich dir stelle, kannst du testen, wie dein Wissen ist, und du wirst aufmerksam. Und dann wird dein Wissen korrigiert. Oder du hast kein Wissen. Und dann bekommst du das richtige Wissen und es fällt dir leichter, es zu lernen. Und das ist die beste Methode, weil es die Methode des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch sollte der Muslim wachsam sein, wenn wir diese Aqida studieren, damit er gerettet ist in Dunya und in Akhira. Vorwort: Gewiss, der Muslim muss sein Din, yani seine Religion, lernen und verstehen, damit er aufgrund eines sichtbaren Hinweises Allah subhanahu wa ta'ala die Ibadah. Die Ibadah werden wir inshallah ta'ala später detaillierter erklären. Widmet. Denn diejenigen, die wissen, und diejenigen, die nicht wissen, sind nicht gleich. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Az-Zumar: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Sag, sind etwa diejenigen, die wissen, und diejenigen, die nicht wissen, gleich? Allah sagt: Er, yani Allah, gibt die Weisheit, wen er will. Und wem Weisheit gegeben wurde, dem wurde da viel Gutes gegeben. Surat Al-Baqarah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns richtiges Wissen geben und uns die Weisheit geben. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Allah Gutes möchte, dem lässt er die Religion verstehen, den Din. Yani verstehen auf die richtige Art und Weise, mit dem richtigen Wissen, auf die richtige Art und Weise. Denn es kann sein, dass du Wissen hast, aber dieses Wissen nicht so verstehst, wie Allah es herabgesandt hat. Deswegen ist das Verständnis wichtiger als das Wissen an sich. Weil das Wissen überall vorhanden ist, aber das richtige Verständnis eine andere Sache ist. Das Wissen ist die höchste Priorität, nicht falsch verstehen. Aber ich meine, das Wissen zu haben, ist eine Sache und das Wissen zu verstehen, die andere Sache. Er sagt weiter, gewiss, den Dien zu verstehen, ist ein Licht, das den Weg des Dieners zu seinem Herrn in Al-Aqidah, in Al-Ibadah, in seinem Charakter und seiner Beziehung mit anderen Menschen beleuchtet. In Al-Aqidah, die Glaubenslehre, Al-Ibadah. Mit diesem Licht wird er genau wissen, wie er an Allah glaubt, wie er ihm die Ibadah widmet, wie er Wudu vollzieht, yani Gebetswaschung, wie er das Salah, das Gebet vollzieht, yani verrichtet, wie er die Zakah entrichtet, wie er fastet, wie er Al-Hajj durchführt und anderes. Mit diesem Licht wird er zwischen der Wahrheit und zwischen der Falschheit, zwischen Al-Halal und Al-Haram unterscheiden und all seine Angelegenheiten korrekt ausführen können. Al-Halal ist das Erlaubte, nur Allah alleine erlaubt. Al-Haram ist das Verbotene, nur alleine Allah verbietet. Sogar der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erlaubt nichts und verbietet nichts, außer Allah hat ihm dies auferlegt. Der einzige Gesetzgeber ist Allah. Und wenn wir sagen, auch sein Gesandter, yani er übermittelt von Allah, dass Allah das verboten hat und das erlaubt hat. Und sich in diesen Angelegenheiten einzumischen, das zu erlauben, was Allah haram gemacht hat und das zu haram erklären, was Allah erlaubt hat, gehört zu den Sachen. Wer das macht, ist ein Muschrik, ist raus vom Islam. Na'am, die Muslimin lernten Generation nach Generation den wahrhaftigen Dien, um genau zu wissen, wie sie Allah Azza wa Jal die Ibadah widmen. Allah Tabaraka wa Ta'ala sagt im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ich habe die Djinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir die Ibadah widmen, die gottesdienstlichen Handlungen. Na'am, was die Ibadah genau ist, werden wir später erklären. Yani, wie Abdullah ibn Abbas sagt, لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيُوَحِّدُونَ Mir zu dienen, yani mir einzig und alleine zu dienen, so wie ich es möchte, auf die Art und Weise und aufrichtig. Na'am, Abdullah ibn Abbas sagt, يَعْبُدُونَ ja, mir dienen heißt, يُوَحِّدُونَ mich eins zu machen. Und alles andere, was ich erwähnt habe, war die Erklärung von mir, von den Gelehrten. Damit mir nicht die Worte mischen. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der 51. Sura, Vers 56. Die Inhalte des Islams sind fest und werden nicht geändert. Mit dem Tod des Propheten war alles vervollständigt. Man darf nichts hinzufügen, auch nichts hinwegnehmen. Und dies seit der Offenbarung zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam bis zum jüngsten Tag. Weil jede neue Sache ist ein Irrweg. Jede, egal wie man sie nennt, gute oder schlechte, egal wie man es aufteilt, jede Erneuerung in der Religion ist ein Irrweg und jeder Irrweg und seine Anhänger sind in der Hölle. Und das ohne Meinungsverschiedenheiten bei den Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Begonnen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährte und bis zu uns an dem Tag, die Leute, die sich an dem wahren Weg von dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam festhalten. Gerade unsere Generation ist am bedürftigsten, die Grundlagen der Religion zu kennen, weil der Islam in den Herzen der Muslimin fremd geworden ist. Über diese Fremde hat uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam berichtet, indem er sagte, der Islam begann fremd und wird wieder fremd werden, so wie er begann. Also Tuba für die Fremden, bei Imam Muslim. Der Islam war fremd in der Jahiliyyah. Er begann fremd, war unter den Leuten unbekannt. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, und es wird genauso wieder sein. Und Tuba soll für die Fremden sein. Einige Ulama sagen, dass ein Baum in Al-Jannah. Mohem, die Erklärung deuten auf das Paradies. Weil dieser Baum ist in Al-Jannah. Und wenn der Gesandte Allahs diesen Baum verspricht, das ist ein Versprechen für Al-Jannah. Und wer sind diese Fremden? Die Fremden sind die Ahlus Sunnah wal-Jama'a, die sich an allem festhalten, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, und nicht abweichen. In der Aqida, im Verständnis, im Manhaj, wie sie beten, wie sie fasten, wie sie glauben, nicht ein bisschen wegrücken. Und wie einige Ulama gesagt haben, sie sind die Fremden unter den Fremden. Die Fremden sind die Muslime unter den Kuffar. Und unter den Fremden sind die Ahlus Sunnah wal Jama'a, die speziell. Und die, die zu diesem Weg rufen und die Sunnah beleben und die Bid'a erlöschen, sind wiederum fremd. Und die Fremden werden mit Rasul sallallahu alaihi wasallam sein. Mögen wir von den Fremden sein und mögen wir auf den Islam leben und sterben. Ein wichtiger Punkt. Ihr müsst folgende Fragen stellen. Ist das, worauf ich bin, yani du, der Glaube, der Weg, den Allah mir vorgeschrieben hat? Glaube ich so, wie Allah es mir geboten hat zu glauben? Glaube ich so, wie der Gesandte Allahs glaubt? Bin ich auf dem Weg der Zufriedenheit meines Herrn? Die Fragen, die sollte man stellen. Glaube ich richtig? Faste ich richtig? Bete ich richtig? Bin ich auf dem Weg des Gesandten oder bin ich auf dem Weg des Scheitans? Und dann geht man zu den Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'a, nicht zu den Leuten der Erneuerung. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Barakallahu fikum, Allahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.